Insert Coin! 10, 9, 8, Game On! Sandra und Lattus wünschen euch allen frohes neues Jahr 2026! Neonlichter, AHK-Sound, Retronom macht die Nacht jetzt laut, Gläser hoch. Im Takt. Die Tanzfläche wird jetzt gehen.